haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute haarige Zeiten. Erster Teil. Es gibt Paare, die schneiden sich gegenseitig die Haare. Und es gibt Menschen, die lassen sich die Haare wachsen, bis sie wieder genug Geld haben, um sie sich kürzen zu lassen. Unser Eins benötigt regelmäßig einen Haarschnitt, um bei den Klienten keinen falschen Eindruck zu erwecken. Herr Pauli bot mir in seinem Coiffeursalon allerhand an. Ein bisschen Farbe oder ein modischer Kurzhaarschnitt? Kurz genügt, für die Mode sind andere zuständig. Leider habe ich heute keinen freien Termin mehr. Eine meiner Angestellten ist nicht zur Arbeit erschienen. Deshalb bin ich hier. Das verstehe ich nicht. Sind Sie Coiffeur? Ich bin Privatdetektiv. Ach so, ja. Melone oder so ähnlich. So ähnlich. Ja, also meine Angestellte Nicole ist seit 2 Tagen spurlos verschwunden. Kein Lebenszeichen, nichts. Das passt nicht zu ihr. Und ich soll jetzt eine Aushilfe für Sie finden. Ist der Arbeitsmarkt dermaßen ausgetrocknet? Sie sollen nach Nicole suchen. Sie sind aber ein rühriger Chef. Nicole ist eine hervorragende Coiffeuse und auch menschlich tipptopp. Ist sie menschlich gut gebaut? Ach ja, setzen Sie sich. Ich muss gleich eine Kundin bedienen. Schwieriger Fall. Dünne Haare möchte, aber eine Haarpracht wie ein junges Mädchen. Ich setzte mich und wenig später erschien die Kundin. Sie sah aus wie mehrfach geliftet, entfettet und silikonmäßig erweitert. Mich würdigte sie keines Blickes. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, mich vor sie hinstellen und grinsen. Ihr Gesicht rötete sich und Herr Pauli war die Situation sichtlich unangenehm. Er gab mir die Adresse der Freundin, mit der Nicole eine Wohnung teilte. Das ist Charlie. Nicole hat ihn mit nach Hause gebracht. Die Maus scheint ein wenig nervös zu sein. Seit Nicole weg ist, benimmt sie sich seltsam, wie wenn sie spüren würde, dass etwas nicht stimmt. Charlie hat übersinnliche Fähigkeiten. Tatsächlich. Kann er mit dem großen Mäusegott kommunizieren? Egal, wann Nicole nach Hause kommt, Charlie wartet eine Viertelstunde, bevor sie kommt, schon hinter der Tür. Da kann Charlie nur hoffen, dass die Tür nicht eines Tages allzu heftig geöffnet wird. Sie mögen keine Tiere? Auf dem Teller jederzeit. Sie würden Charlie essen? Millionen von Schlangen können sich nicht irren. Mir ist seit gestern nicht mehr nach Essen zumute. Vielleicht ist Nicole mit einem Mann durchgebrannt und kommt wieder zurück, wenn beide abgebrannt sind. Das ist das Feuer der Liebe. Nicole ist tatsächlich verliebt, ganz frisch. Ich habe den Mann noch nicht zu Gesicht bekommen. Er ist älter als Nicole. Mehr wollte sie mir nicht verraten. Wenn er älter ist, hat er wahrscheinlich genug Geld, um die schöne Nicole in die Karibik einzuladen. Ach, so schön ist sie auch wieder nicht. Und sie hat keinen Stil. Höre ich Eifersucht aus ihrem Munde tropfen? Ich finde das unerträglich. Sie macht sich möglicherweise eine schöne Zeit und wir machen uns Sorgen. Und wenn er etwas zugestoßen lässt? Charlie scheint etwas zu ahnen. Man müsste ihn zum Sprechen bringen. Vielleicht kann er schreiben. Haben Sie es schon mal mit einem Kugelschreiber versucht? Man kann sich mit Tieren verständigen, das ist erwiesen. Man muss nur auf sie eingehen. Ich werde Charlie genau beobachten. Vielleicht gibt er mir einen versteckten Hinweis. Ich werde Sie anrufen, wenn Charlie soweit ist. Ich gab ihr meine Handynummer und fuhr zum Polizeipräsidium. Der langsamste Beamte der Stadt war gerade dabei, in einem Nebenraum ein seltsames Gerät zu testen. Mögen Sie Hunde? Ja, ich mag Hunde. Mögen Sie Maloney? Ja, ich mag Maloney. Ist das eine Art, ich bin ein Idiot, du bist ein Idiot, Kursus? Das ist ein Lügendetektor, Maloney. Aus den USA importiert. Ich bin gerade dabei, ihn zu testen. Es war natürlich gelogen vorhin. Ich mag weder Hunde noch Malonis. Deshalb müsste das Gerät ausschlagen. Das Gerät hat sich nicht bewegt. Der Zeiger schlägt aus, nicht das Gerät. Aber irgendwie schlägt es bei mir immer aus. Wahrscheinlich lügen Sie sich ständig etwas vor. Haben Sie Hunger? Danke, aber auf den Kantinenfraß kann ich verzichten. Nein, ich habe keinen Hunger. Jetzt aber, Maloney. Sehen Sie diese Kurve? Das Gerät hat erkannt, dass ich Hunger habe. Ist das nicht toll? Kann man das Gerät auch an eine Maus anschließen? Tierversuche sind im Polizeipräsidium nicht gestattet. Hier werden nur Menschen gefoltert, wenn überhaupt, Maloney. Wie viele Menschen verschwinden täglich, ohne dass sich bei der Polizei auch nur ein Hinterteil bewegt? Haben Sie wieder einen Klienten, Maloney? Vielleicht jemand, der nach einem Teenager sucht? Die verschwinden heute und kommen morgen zurück. Und die wenigen, die nicht zurückkommen, landen früher oder später alle bei uns. Entweder als Leichen oder als Kriminelle. Immerhin hat die moderne Technik dafür gesorgt, dass viele dieser spurlos Verschwundenen mit einem einzigen Anruf wieder aufgefunden werden können. Diese jungen Leute verschwinden nämlich selten ohne ihr Handy oder ihren Pager. Er ging wieder dazu über, sich selber zu befragen. Der Lügendetektor gab plötzlich seinen Geist auf und ein beißender Rauch stieg aus dem Gerät auf. Der Polizist ging in Deckung und ich suchte das Weite. Die Mäuseflüsterin sagte mir am Telefon, dass Nicole ihr Handy in der Wohnung zurückgelassen hatte. Keine gute Nachricht, die ich meinem Klienten dafür brühwarm überbrachte. Das ist schlecht, ganz schlecht. Nicole hat ihr Handy immer dabei gehabt. Es klingelte oft auch während der Arbeit. Ich könnte sofort beginnen. Oder erst morgen. Mit was? Bitte schön, möchten Sie beginnen? Als Aushilfe. Sie haben keine Ausbildung. Oh, ich könnte putzen oder Haare waschen. Dazu braucht man keine Ausbildung. Danke, aber ich brauche niemanden. Sie können mich anrufen. Jederzeit. Was für eine Nervensäge. Sie suchen bereits einen Ersatz für Nicole? Nein, die Frau kam einfach herein und fragte, ob sie für mich arbeiten könnte. Fragen ist untertrieben. Sie bettelte förmlich darum. Weiß sie vom Verschwinden von Nicole? Woher sollte sie? Ein seltsamer Zufall. Finden Sie? Die Frau ist vielleicht verzweifelt, kommt mit ihrer Rente nicht über die Runden und sucht nach einem Job, der ihr ein paar Franken einbringt. Was haben Sie herausgefunden? Entweder ist es Liebe oder dann etwas Unangenehmes. Auch die Liebe kann äußerst unangenehm sein. Wenn sie nicht erwidert wird. Sie denken, ich sei in Nicole verliebt und möchte nicht, dass sie sich mit einem anderen vergnügt. Ich bitte Sie. Mein Geschäft füllt mich voll aus. In meinem Alter muss man seine Energie gut einteilen. Die nächste Kundin erschien. Sie hielt Pauli ein buntes Heft unter die Nase. Aus 50 Frisurvorschlägen hatte sie 2 ausgewählt, die garantiert nicht auf ihren Kopf passten. Pauli lächelte und versuchte der Frau sanft eine andere Frisur schmackhaft zu machen. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten »Haarige Zeiten«. Erster Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute haarige Zeiten. Zweiter Teil. Was bisher geschah? Herr Pauli besitzt einen Coiffeursalon. Eine seiner Angestellten ist seit 2 Tagen unauffindbar und Herr Pauli beauftragt Maloney, nach ihr zu suchen. Schon bald erfährt Maloney, dass möglicherweise Liebe im Spiel ist. Die Wohnpartnerin der Verschwundenen glaubt derweil, eine Maus zum Sprechen bringen zu können, und eine ältere Frau bietet sich Pauli als Aushilfe an, obwohl sie gar nicht Haare schneiden kann. Am Abend besuchte ich noch einmal die Wohnpartnerin von Nicole, da ich in der Wohnung Hinweise und Anhaltspunkte vermutete, die mich auf die Spur der Verschwundenen führen konnten. Als Frau Gigax mich hereinließ, stand bereits eine andere Frau im Flur. »Ich glaube, ich gehe jetzt besser. Sie können jederzeit auf mein Angebot zurückkommen.« »Ich brauche Ihr Geld nicht.« »Man kann nie wissen.« »Charlie wird Ihnen gleich den Marsch blasen.« Charlie ist Ihr Freund? Ist er nicht ein wenig alt für Sie? Charlie ist putzmunter und er wird gleich um die Ecke kommen. Sie haben ein Kind! Ah! Eine Maus! Ah! Nicht schlecht, dieser Charlie. Vielleicht sollte ich mir auch einen kaufen. Ab und zu wäre ich froh, wenn Klienten so reagierten wie diese Frau. Sie klingelte, nannte ihren Namen nicht, bot mir dafür Geld an. Einfach so? Einfach so, ja. Seltsam. Die Frau hat auch Herrn Pauli ihre Hilfe angeboten. Glauben Sie, dass die Frau etwas mit dem Verschwinden von Nicole zu tun hat? Schon möglich. Aber ich glaube kaum, dass ich sie jetzt noch einholen kann. Ich dachte, Detektive müssten durchtrainiert sein. Mein Bauch ist mir heilig. Und meinen müden Beinen gönne ich jederzeit eine Rast. Ich bin auf dem Sprung. Lange können Sie nicht bleiben. Lange will ich auch nicht. Haben Sie Nicoles Handy gefunden? Leider nicht. Ich dachte, es sei hier in der Wohnung. Hier ist auch eines, aber nicht jenes, das sie normalerweise am Mittwoch benutzt. Sie hat für jeden Tag ein anderes Handy. Sie besitzt drei und sie wechselt ab. Zwei sind verschwunden. Sind auf dem Handy Nummern gespeichert? Ja, aber der Chip steckt nicht in diesem Handy. Ich habe noch etwas anderes gefunden. Eine Adresse, die sie sich rausgeschrieben hat. Wiesendorfstraße 23, erster Stock. Ich notierte mir die Adresse und fuhr zurück in mein Büro. Im Fernsehen lief ein alter Film mit John Wayne. Nach zwei Gläsern Bourbon fühlte ich mich stark genug, um John Wayne nicht mehr aus den Augen zu lassen. Am nächsten Morgen fuhr ich zur Wiesendorfstraße und landete im ersten Stock bei einem seltsamen Herrn. Ich glaube, Sie sind hier am falschen Ort. Das kann schon sein, aber zuerst müssen Sie mir verraten, wo ich hier bin. Das ist die Mütterberatungsstelle. Dann sind wir beide am falschen Ort. Wieso? Trauen Sie mir nicht zu, Mütter zu beraten? Ich habe Kurse besucht. Ich meditiere zusammen mit anderen Männern und stelle mir dabei vor, schwanger zu sein. Und ich stelle mir vor, nüchtern zu sein. Vielleicht sollte mich jemand in den Arm zwicken. Berührungen zwischen Beratern und Hilfesuchenden sind streng verboten. Ich bin keine Mutter. Viele der Frauen, die zu uns kommen, sind auch noch keine Mütter. Aber sie möchten wissen, was auf sie zukommt. Und was kommt auf werdende Mütter zu? Ich berate keine Männer. Sie beraten ausschließlich werdende Mütter. Ja, das sagte ich schon. Herrgott nochmal, verschwinden Sie endlich, damit ich mich wieder ganz auf werdende Mütter einstellen kann. Die Frauen vertrauen mir. Ich habe schon über ein Dutzend Schwangere auf ihrem Weg zur Mutterschaft begleitet. Das ist beinahe so, als würde man selber gebären. Ich ließ ihn im dritten Monat zurück und schnappte im Freien nach Luft. Eine Stunde später stand ich bei meinem Klienten und ließ mir Haarlack in die Lunge sprayen. Ich muss diesen Geruch aus dem Salon bringen. Hatte eine Kundin Blähungen? Nein, diese unmögliche Frau hat den Föhn ins Wasser fallen lassen. Und wer ist gestorben? Niemand. Aber der Föhn ist hinüber. Riechen Sie nicht? Verschmorte Plastikteile. Und Ihre Mitarbeiterin haben Sie entlassen? Fristlos. Dann sind Sie jetzt ganz alleine mitten in all den Scheren und Trockenhauben. Nicht diese Mitarbeiterin. Die ältere Frau, die gestern schon hier war, sie kam wieder. Ich sagte, okay, auf Probe können Sie mir zur Hand gehen. Eine Katastrophe war das. Eine Kundin hat sie beim Haarewaschen beinahe verbrüht. Die Frau scheint die Nähe zu jenen Leuten zu suchen, die Nicole kannten. Das kann schon sein. Aber als Hilfskraft taugt sie nichts. Ist das Ihr Handy? Jedes Mal, wenn ich jetzt klingeln höre, denke ich an Nicole, wo sie jetzt wohl gerade steckt. Es dauerte keine zwei Minuten und ich wusste, wo Nicole steckte. Frau Gigax teilte mir aufgeregt mit, dass man die Leiche ihrer Wohnpartnerin in einer Kiesgrube außerhalb der Stadt gefunden hatte. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Haarige Zeiten, zweiter Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Haarige Zeiten, dritter und letzter Teil. Was bisher geschah? Die Coiffeuse Nicole verschwindet spurlos. Ihr Chef beauftragt Maloney, nach ihr zu suchen. Während seinen Ermittlungen trifft Maloney auf eine geheimnisvolle ältere Frau, die sich dem Coiffeurmeister als Hilfskraft anbietet und Nicoles Wohnpartnerin Geld schenken möchte. Maloney erfährt, dass Nicole bei einer Mütterberatungsstelle vorsprach. Und während ihr Chef sehnsüchtig auf ein Lebenszeichen von Nicole wartet, wird deren Leiche in einer Kiesgrube außerhalb der Stadt gefunden. Mein Klient raufte sich die wenigen Haare, die er seitlich des Kopfes wellenförmig frisiert hatte. Er fuchtelte mit einer Schere herum und eine Frau, die unter einer Trockenhaube saß, weitete ängstlich ihre Augen. Muss man in der heutigen Zeit immer mit dem Schlimmsten rechnen? Die Welt ist aus den Fugen, Herr Pauli. Da Sie der Hauptverdächtige sind, dürfte Sie der Mord an Ihrer Mitarbeiterin nicht weiter überraschen. Ich bin verdächtig? Aber warum nur? Wurde sie etwa mit einer Schere... Nicole wurde erwürgt. Und verdächtigt sind sie nur, solange die Polizei keinen DNA-Test gemacht hat. Ein Test? Aber wozu? Ihre Mitarbeiterin war schwanger. Wussten Sie das nicht? Schwanger? Aber doch nicht von mir. Das werden unsere Apparate einwandfrei feststellen. Sie wollen ihn an den Lügendetektor anschließen? Vielleicht, Maloney. Dieser Mann lügt. Das spüre sogar ich. Spüren Sie eine innere Nadel, die ausschlägt? Ich habe nicht mit Nicole geschlafen. Schon gut, Frau Schnell. Können wir das nicht woanders besprechen? Wieso? Ist doch ganz angenehm hier. Niemand, der uns stört. Eine beinahe familiäre Atmosphäre. Wir können natürlich auch nach hinten gehen. Sind Sie mit dieser Nicole ab und zu nach hinten gegangen? Ja, natürlich. Das ist unser Aufenthaltsraum. Da trinken wir Kaffee, entspannen uns. Und bei den Entspannungsübungen ist diese Nicole schwanger geworden? Nein und nochmals nein. Wollen Sie mein Attest sehen? Ich habe es zu Hause. Ihre Angestellte hat Ihnen ein Attest ausgestellt. Ein ärztliches Attest. Es besagt, dass meine Spermien harmlos sind. Ich kann nicht Vater werden. Sie sind also zeugungsunfähig. Ja, und jetzt verschwinden Sie endlich. Haben Sie die Adresse der Frau, die unbedingt für Sie arbeiten wollte? Ja, aber was soll das? Die Frau ist unbegabt. Sie kann nicht mit Haaren umgehen. Was denn für eine Frau, Maloney? Suchen Sie eine Assistentin? Eine, die die Leichen wegräumt, mit denen ihr mühseliger Lebenspfad gepflastert ist. Die Adresse führte mich am nächsten Morgen in eine Gegend, in der ich die Frau nicht vermutet hätte. Schöne Gärten umsäumten Häuser, die schon seit gut 100 Jahren betuchte Menschen beherbergten. Offenbar gab es unter den Betuchten auch ein paar Sozialfälle. Frau Not hieß zwar so, sah aber nicht danach aus. Als ich heute die Zeitung aufschlug, stockte mir beinahe der Atem. Sie kannten Nicole. Sie war einmal bei mir. Weshalb wollten Sie unbedingt für Herrn Pauli arbeiten? Ich versuchte, Nicole telefonisch zu erreichen, erfuhr aber nur, dass sie nicht erreichbar war. Da bekam ich es mit der Angst zu tun. Ich wollte in ihrer Nähe sein. Ich wollte wissen, was passiert ist. Der Leichenfund kam demnach nicht überraschend für Sie. Nicole kam zu mir, weil sie abtreiben wollte. Sie sind eine Engelsmacherin. Ich bin Ärztin, praktiziere aber seit einigen Jahren nicht mehr. Ich habe ein paar Frauen in ihrer Not geholfen. Vor allem Ausländerinnen, die weder ein noch aus wussten und deren Männer nie in einen Schwangerschaftsabbruch eingewilligt hätten. Woher hatte Nicole ihre Adresse? Bei der Mütterberatungsstelle arbeitet jemand, der mich gut kennt. Verstehe. Aber Nicole hat nicht abgetrieben. Ich habe ihr davon abgeraten. Ich sah, wie sie sich auf das Kind freute. Das ist alles schön und gut. Weshalb aber trieben Sie Ängste oder ein schlechtes Gewissen in den Coiffeursalon? Nicole hatte eine Affäre mit einem verheirateten Mann. Ein aufstrebender Unternehmer, der vom Geld seiner Gattin abhängig ist. Und der natürlich mit einem außerehelichen Kind nichts anfangen konnte. Ich hätte ihr nie und nimmer dazu raten sollen. Wozu haben Sie ihr geraten? Mit dem Mann zu reden. Ihm klarzumachen, dass sie das Kind will und dass sie ihn liebt. Und wie heißt der untreue Gatte und Mörder? Er muss es gewesen sein, ganz klar. Wer käme sonst in Frage? Seien Sie vorsichtig. Der Mann hieß Schad und war der Gründer einer Softwarefirma, die für das Internet Programme entwickelte. Er war nicht im Geschäft anzutreffen, auch nicht zu Hause. Schließlich erfuhr ich, dass er sich in einer Privatklinik aufhielt. Sie müssen mir versprechen, die Polizei erst zu verständigen, wenn ich mein Einverständnis dazu gebe. Und wenn Sie damit 20 Jahre zuwarten? Nur ein paar Tage, mehr nicht. Ich werde Sie für Ihr Schweigen entschädigen. Das klingt nicht schlecht. Zuerst aber möchte ich erfahren, was vorgefallen ist. Nicole rief mich an. Sie sagte mir, dass sie das Kind austragen wolle. Ich war natürlich perplex. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich erzählte Nicole von meiner Frau, die ich trotz allem liebe, und deren Geld sie für ihre Firma benötigen. Geld, Liebe. Dreht sich nicht das ganze Leben um diese zwei magischen Worte? Wie reagierte Nicole? Sie war enttäuscht, weinte, sagte, dass sie mich liebe. Ich fand keine Worte mehr und ich musste an ein wichtiges Meeting. Als ich am späten Abend nach Hause kam, lag Nicole neben dem Sofa. Meine Frau saß auf dem Sofa und lächelte. Ihre Frau hat Nicole erwürgt? Meine Frau sagte, willst du das Geschenk nicht auspacken? Ach so, ja, du hast es schon einige Male ausgepackt. Dann pack es jetzt besser wieder ein und bring es fort. Meine Frau war nicht bei Sinnen. Und jetzt schläft sie sich den Mord aus dem Kopf. Eine Schlaftherapie. 7 Tage und 7 Nächte. Danach ist sie stark genug für den Prozess. Ich werde ihr beistehen. Meine Frau schluckte Tabletten. Sie war nicht zurechnungsfähig. Ich werde bei ihr bleiben und über sie wachen. Und sie können mir die Tage, bis ich die Polizei verständige, in Rechnung stellen. Das tat ich dann auch. Mit dem Honorar fuhr ich mit der Bahn Richtung Süden und ließ es mir einige Tage gut gehen. Dem Polizisten schickte ich ein italienisches Kreuzworträtsel. Und mir selber schickte ich eine Flasche Vecchia Romagna nach Hause. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Haarige Zeiten, 3. und letzter Teil.